feier dich mal wild. Du hast immer nur gegeben, du warst immer für andere da. Dabei hast du vergessen zu leben und so verging Jahr für Jahr. Es wird Zeit, mal was zu ändern, es wird allerhöchste Zeit. Jetzt bist du mal an der Reihe, sei bereit. Feier dich mal selbst, lebe den Moment, denn du bist dein größtes Geschenk. Denk mal nur an dich, lass es mal wieder krachen. Du musst mal raus, du musst mal wieder lachen. Komm, feier dich selbst. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Komm, feier dich selbst. Glaubst du, das Leben wartet ewig? Nein, das macht es einfach nicht. Renn deinem Glück doch mal entgegen, nur mal Stück für Stück. Es wird Zeit, mal was zu ändern, es wird allerhöchste Zeit. Jetzt bist du mal an der Reihe, sei bereit. Feier dich mal selbst, lebe den Moment, denn du bist dein größtes Geschenk. Denk mal nur an dich, lass es mal wieder krachen. Du musst mal raus, du musst mal wieder lachen. Komm, feier dich selbst, lebe den Moment, denn du bist dein größtes Geschenk. Denk mal nur an dich, lass es mal wieder krachen. Du musst mal raus, du musst mal wieder lachen. Komm, feier schwer, versuch's doch mal, was hast du zu verlieren? Hab keine Angst, es tut nicht weh, danach fühlst du dich wie neu geboren. Feier dich mal selbst, lebe den Moment, denn du bist dein größtes Geschenk. Denk mal nur